Herzlich willkommen hier in Trier, der Stadt der 2000 Möglichkeiten, sich selbst und den Verstand zu bringen. Dann haben wir ein Stück, das ist für alle Leute, die im Bauer sitzen. Knastsong! Dieses Stück, das haben wir für einen guten Freund geschrieben. Da zu dieser Zeit gerade im Bau gesessen. Und es ist immer wieder verwunderlich, dass in diesem ach so schönen Lande Menschen ins Gefängnis gehen wegen Lappalien, Kleinigkeiten, wo sie mit diesen Gesetzen hier nicht klargekommen sind. So passiert es, dass Menschen, die keine Wohnungen haben, Häuser besetzen, die seit Jahren leer stehen. Dass andere Menschen auf Blockaden und auf Demonstrationen gegen diese Umweltzerstörung und gegen diesen Wahnsinn von Aufrüstung kämpfen. Und jede Menge Trouble mit der Polizei und der Justiz in diesem Lande haben. Und trotzdem gibt es noch jede Menge Leute, die keinen Bock haben, zur Bundeswehr zu gehen. Und oder keinen Zivildienst machen. Und jeder von uns weiß, dass man überall hier illegalen Drogen, Alkohol, Schnaps, Bier, Zigaretten, Fernsehen, Tabletten, alles kann man haben. Aber wie ist erwischt mich mit ein bisschen Hasch oder Marihuana in der Tasche? Und wir wissen ganz genau, dass andere Leute hier in diesem Land dafür verantwortlich sind, dass unsere Luft verpestet ist, dass unsere Flüsse vergiftet sind, dass irgendwo in der Erde Dioxin oder radioaktiver Müll verschwindet, ja, dass sogar die Wälder sterben und die Schweine, die dafür verantwortlich sind, denen passiert hier nichts. Die machen noch die große Knete dabei. Nee. Komm, ich will hier raus. Ich halte Schaus. Hol mich hier raus. Ich will hinaus. Ich halte Schaus. Komm, hol mich hier raus. Ich halte Schaus. Komm, ich will raus. Ich halte Schaus. Hol mich hinaus. Hol uns hier raus, wir halten sich auf. Nicht mehr lang aus. Komm uns hier raus, wir von hier raus. Das ist scheiß aus. Komm uns hier raus, wir halten sich auf.